Sein Frauentyp, auf mich da trifft das zu, nur eine Sorte hab ich lieb. So war das schon immer und so bleibt es all die Jahre. Kleine Titten, kleiner Arsch und süße große Haare. Sehe ich so ein Exemplar, ist es um mich geschehen. Da kannst du mich den allergrößten Blödsinn machen sehen. Das wird sich niemals ändern, von der Wiege bis zur Bahre. Kleine Titten, kleiner Arsch und süße große Haare. Lachen, was mich so fasziniert. Ein bisschen gepierst und ein bisschen tätowiert. Und dann noch treu und national. Für mich das einzig wahre. Kleine Titten, kleiner Arsch und süße große Haare.